Ey, Alter, hier Niemandsland, ne? Niemandsland besser als Rentner sein und sammeln von Flaschenpfand, ne? Das kann nicht immer so weitergehen. Das kann nicht immer so weitergehen. Das kann nicht immer so weitergehen. Das kann nicht immer so weitergehen. Betrachten wir uns auf dem Konzert am Mörderstag. Kommst du mir immer näher auf der Isomatte, lass ich dir ein bisschen Platz. Aber es kann nicht immer so gehen, mein Schatz. Es kann nicht immer so weitergehen. Das kann nicht immer so weitergehen. Ich hoffe, der letzte Titel hat Ihnen ein bisschen Spaß gebracht. Niemand wird uns erzählen können, dass schwarz-weiß ist und die Sonne der Mond und oben unten und hinten vorne und das System gerecht und dass die Herrschaften Demokratie wollen und jeden Tag der Feind vor der Tür steht, um uns die Freiheit zu rauben. Niemand in keinem Land. Willkommen im Niemandsland. Es ist Montag, der 2. Februar 2026. 91,4 FM, Kontrabanda. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskatz. Yo! Minneapolis, ich höre deine Stimme. Der US-Rocker Bruce Springsteen hat den Protestsong Streets of Minneapolis veröffentlicht. Er singt gegen Trump und die brutalen ICE-Eiseinsätze. US-Rock-Legende Bruce Springsteen hat den Bürgern von Minneapolis eine Protesthymne gewidmet, in der er die rabiaten Einsätze der US-Einwanderungsbehörde ICE auf Geheiß von Präsident Trump verurteilt. In dem Lied Streets of Minneapolis prangert der 76-Jährige unter anderem König Trumps Privatarmee an, die auf unseren Rechten herumtrampelt, die Besatzerstiefel trägt und Pistolen in ihre Mäntel geschnallt hat. Und er singt über eine brennende Stadt unter den Stiefeln der Besatzer, die im Winter gegen Feuer und Eis kämpfe. Das ist dieses Wortspiel mit Eis ist eben Eis auf US-amerikanisch und ICE ist das Kürzel von Immigration Customs Enforcement. Er spielt damit auf die rund 3000 Bediensteten der Einwanderungsbehörde ICE und der Grenzschutzagentur CBP an, die die Trump-Regierung nach Minneapolis entsandt hatte, um Zuwanderer ohne Aufenthaltserlaubnis aufzuspüren. Der Song hatte am Donnerstagmorgen schon mehr als 200.000 Likes auf Instagram. O Minneapolis, ich höre deine Stimme, die durch den blutigen Nebel schreit, heißt es im Refrain des Springsteen-Songs. Wir werden die Namen derer in Erinnerung behalten, die auf den Straßen von Minneapolis gestorben sind. Der Rocker Springsteen schreibt auf seiner Webseite, dass der Song den Menschen in Minneapolis, unseren unschuldigen Einwanderernachbarn und in Erinnerung an die beiden von Bundesbeamten erschossenen US-Bürger Alex Pretty und Renee Good gewidmet sei. Er habe das Lied am Samstag geschrieben, am Dienstag aufgenommen und am Mittwoch veröffentlicht, als Antwort auf den Staatsterror, von dem die Stadt im Bundesstaat Minnesota heimgesucht werde. Begleitet von Ice-Out-Rufen ruft Springsteen in dem Song dazu auf, für dieses Land und den Fremden in unserer Mitte aufzustehen. Ein Moment von Genug ist genug in Richtung des rechten Amerika liegt in ihm. Die Erschießungen von Renee Good und Alex Pretty durch Ice-Paramilitärs waren die Umdrehung zu viel. »We'll remember the names«, singt Springsteen. »Wir werden uns an die Namen erinnern.« Und das Lied enthält, ohne es auszusprechen, auch dieses Pete-Seeger-Moment von »Which side are you on?« Es ist eine Hymne auf die Anti-Ice-Aktivisten in Minneapolis, »Whistles and Phones Against Miller and Gnome's Dirty Lies«. Das heißt, Trillerpfeifen und Handykameras gegen Millers und Noems dreckige Lügen. Während in Europa Politiker und Intellektuelle darüber nachdenken, wie man sich von den USA lösen kann, schreibt sich Springsteen in die Tradition des US-Protestsongs ein und erinnert an die andere, die gute Seite der USA. Mehr noch, er behauptet mit seinem »We« die selbstverständliche Existenz dieser guten Seite. »Here in our home, they killed and roamed«, singt er. »Our home«, unser Zuhause. Die sind also die Außenseiter und es ist klar, wer gemeint ist, die gepanzerten Eismänner. Das ist nicht subtil, das ist auch Mainstream, so wie es hier mit gepresster Stimme gesungen wird. Aber in der gegenwärtigen Situation muss man eben direkt sein, das sagt Bruce Springsteen in diesem Lied. Bei alledem kann man auch an einen inzwischen fast ein halbes Jahrhundert alten anderen Song denken, »Ohio« von Neil Young, performt von Crosby, Stills, Nash & Young. Nachdem in Ohio an der Kent State University 1970 4 Studenten bei einer Antikriegsdemonstration von der Nationalgarde erschossen worden waren. Tin Soldiers and Nixon come in, fragte Neil Youngs klagende Stimme in dem Lied immer wieder why. Das fragt Bruce Springsteen gar nicht erst, muss er auch nicht. Die Hintergründe sind ja ganz klar. Man kann nur hoffen, dass er mit seiner kämpferischen Attitüde Recht behält. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Oh, Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat up on his face and his chest. Then we heard the gunshots and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't be whistles and phones against Miller and Gnome's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I die on the streets of Minneapolis. Now they say they're here to uphold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chains of ice out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. I hear your voice singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. We'll remember the names of those who died on the streets of Meldung des Monats der NGO Reporter ohne Grenzen. Beim Rückblick auf die Entwicklung der Pressefreiheit im Jahr 2025 erfasst Reporter ohne Grenzen drei zentrale Größen. Die Anzahl der Medienschaffenden, die während oder wegen ihrer journalistischen Tätigkeit ermordet wurden, die mit oder ohne gerichtliche Urteile im Gefängnis sitzen und die entführt wurden bzw. verschwunden sind. Berücksichtigt werden jeweils die Fälle, die zwischen dem 1. Dezember 24 und dem 1. Dezember 25 bekannt wurden. 2025 wurden in diesem Zeitraum 67 Medienschaffende getötet, davon mindestens 37 von regulären Streitkräften oder paramilitärischen Gruppen. 16 von ihnen wurden Opfer des organisierten Verbrechens. 43% der weltweit getöteten JournalistInnen kamen in Gaza durch israelische Angriffe ums Leben, mehrere von ihnen durch gezielten Beschuss. Seit Oktober 2023 wurden im Gaza-Krieg insgesamt 220 für Medien arbeitende Menschen getötet. Auch in der Ukraine nimmt die russische Armee weiterhin ausländische wie ukrainische ReporterInnen ins Visier. Und im Sudan ist Berichterstattung über den Bürgerkrieg ebenfalls lebensgefährlich geworden. 2025 wurden hier 4 Medienschaffende in Ausübung ihrer Arbeit getötet. Mindestens 2 starben, nachdem sie von der paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces entführt worden waren. Das gefährlichste Land, in dem kein Krieg herrscht, bleibt Mexiko. Hier haben kriminelle Organisationen im letzten Jahr 9 Medienschaffende ermordet, so viele wie seit 3 Jahren nicht mehr. Auch in Peru nahmen die Attentate auf Reporter zu. 3 von ihnen endeten tödlich. Im Berichtszeitraum entfiel fast ein Viertel aller Morde an JournalistInnen in der Welt auf Lateinamerika. Insgesamt saßen 2025 mindestens 503 Menschen in 62 Ländern wegen ihrer journalistischen Tätigkeit im Gefängnis. An erster Stelle dieser Statistik steht seit Jahren China. Hier sind derzeit 113 Personen inhaftiert, 8 weitere in Hongkong. Es folgen Russland mit 48, Myanmar mit 47 und Aserbaidschan mit 25 JournalistInnen hinter Gittern. Auf ausländische Medienschaffende haben es vor allem 2 Staaten abgesehen. In Russland befinden sich 26 ukrainische Staatsangehörige im Gefängnis. In Israel sind 20 palästinensische JournalistInnen inhaftiert. 16 von ihnen wurden in den vergangenen 2 Jahren in Gaza und im Westjordanland festgenommen. 2025 wurden weltweit 20 Medienschaffende entführt, allein 7 von den Houthi-Rebellen im Jemen. In Syrien haben Gruppen der islamistischen Hachat Tahrir al-Sham HTS, die nach dem Fall des Assad-Regimes die Macht übernahm, nach wie vor mehrere Medienschaffende als Geiseln in Gewalt. Die Zahl der weltweit als vermisst geltenden JournalistInnen lag Ende 2025 bei 135 und damit deutlich höher als im Vorjahr, da waren es 95. Fast die Hälfte von ihnen sind in Syrien, da sind es 37 und Mexiko, dort sind es 28, verschwunden. Ein Jahr nach dem Sturz Assads blieben viele der Medienschaffenden, die unter dem früheren Regime inhaftiert wurden, auch nach der Öffnung der Gefängnisse unauffindbar. Sie wurden höchstwahrscheinlich von Assads Geheimpolizei ermordet. Es hält dich trotzdem fest, weil es dich niemals gehen lässt. Fliegen im Schmierfilm schwer und blind, wissen nicht mehr, wer wir sind. Alles dreht sich, nichts vergeht, bis nur noch dieser Film besteht. We'll be right back. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Hans, ein Freund aus Berlin, hat mir ein Lied von Hans Eckart Wenzel empfohlen, der 1955 in Kropstedt, Kreis Wittenberg, DDR geborene Liedermacher, benutzt Wenzel als seinen Künstlernamen. Über den Liedermacher gibt es sehr viel zu sagen. Er hat eine Vielzahl an Preisen gewonnen, eine Vielzahl an Alben, an CDs und früher Vinylalben veröffentlicht und steht ganz in der Tradition der deutschen Liedermacherszene, nicht der westdeutschen, sondern in diesem Fall der DDR-Liedermacherszene, aber ist auch der amerikanischen Protestsänger-Tradition verpflichtet. Und Wenzel ist übrigens einer der Erstunterzeichner einer von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer initiierten Petition an Olaf Scholz, die sich im Zuge des russischen Überfalls für Verhandlungen, Diplomatie und humanitäre Hilfe für die Ukraine ausspricht, jedoch gegen weitere eskalierende Waffenlieferungen, da eine Verlängerung des Krieges so viele weitere Tote und traumatisierte Menschen zur Folge hätte, der Krieg gegen eine Atommacht nicht zu gewinnen wäre und zudem ein dritter Weltkrieg drohe. Wenzel debütierte als Solist 1986 mit der LP »Stirb mit mir ein Stück«, wir hören daraus gleich ein Lied, die kurz darauf den DDR-Schallplattenpreis »Goldene Amiga« in der Kategorie »Chanson« bekam. Auf dieser LP und einigen folgenden Alben, vor allem »Lied am Rand« und »4 Uhr früh«, sorgte er als Interpret von Liedern Theodor Kramers für Aufmerksamkeit. 2002 wurde ihm erneut der Deutsche Kleinkunstpreis für seine Übersetzungen und Interpretationen des Werks des Folksängers Woody Guthrie verliehen. Er ist Mitglied im Pennzentrum Deutschland. Eckart Wenzel. Feins lieb, nun ist das Blätterbraun schon wieder in den Spitzen. Wann wir unterm Kastanienbaum am Abend fröstelnd sitzen. Das Jahr geht fort mit schwerer Fracht, es bindet sich die Schuhe. Ich bin so traurig heute Nacht und du lachst dazu. Feins lieb, die schwarze Jacke hängt die Schultern ab mir wieder. Wann schon so früh das Dunkel fängt uns und die Kälte die Glieder. In deinen Augen glimmt noch leis der Sommer voller Ruhe. Ich wein, weil ich nicht weiter weiß und du lachst dazu. Feins lieb, das war es also schon. Der Sommer ist vertrieben. Die Vögel sind auf und davon. Und wir sind hier geblieben. Fremd zieh ich ein, fremd zieh ich aus. Ich weiß nicht, was ich tu. Heute Nacht verwelkt ist mein Zuhaus und du lachst dazu. Feins lieb, komm stirb mit mir ein Stück, sieh müd die Blätter schunkeln. Wir drehen das Jahr doch nicht zurück und sehen uns nicht im Dunkeln. Lass in dem Kommen bleiben gehen, zertanzen uns die Schuh. Ich will noch so viel Himmel sehen und du lachst dazu. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkriegs, Folge 307. Das Ende der Monarchie, zweiter Teil. No pasarán. Pasaremos. 19 de julio de 1933. Y con ayuda de Dios, ¡la España! Im Jahre 1917 entstand in Spanien eine militärische und politische Krise. Wieder hatten sich Juntas de Defensa gebildet, die bessere Konditionen in der Armee forderten. Als die Regierung sie auflösen wollte, veröffentlichten ihre Führer ein Manifest, in dem sie den beklagenswerten Zustand der Armee darstellten. Aus Furcht vor einem Militärputsch ging die konservative Regierung Eduardo Dato auf einige ihrer Forderungen ein. Dadurch fühlten sich aber Politiker wie Francesc Cambó, der Führer der Liga Catalana, ermutigt, die Gelegenheit zu nutzen, um Verfassungsreformen durchzusetzen. Seine Gefolgsleute hofften, damit das Land modernisieren und echte Demokratie erreichen zu können. Cambó forderte, am 19. Juli in Barcelona eine Zusammenkunft von Politikern einzuberufen, die einen ersten Schritt zu einer verfassungsgebenden Versammlung, einem Parlament mit vollen Vertretungsrechten, darstellen sollte. Zugleich nahmen auch die sozialistische PSOE und die Gewerkschaft UGT in ähnlichem Irrglauben an, die Junta seien eine Chance für Veränderungen. Sie riefen einen Generalstreik aus, der ihre Forderung nach einer verfassungsgebenden Versammlung Nachdruck verleihen sollte. Dato aber ließ das Parlament schließen und die verfassungsmäßigen Rechte außer Kraft setzen. Der Streik begann am 13. August in Madrid, Barcelona, Bilbao, Saragossa, Oviedo sowie in den Bergbaurevieren von Asturien und Andalusien. Aber die Juntas de Defensa lehnten es ab, sich der Revolution anzuschließen. Sie beteiligten sich sogar an der Niederschlagung der Streiks. Das Ergebnis waren 72 Tote, 156 Verwundete, 2000 Festnahmen. In Asturien, wo einen Monat lang gestreikt wurde, befehligten General Ricardo Burguete und ein junger Major der Afrikanistas namens Francisco Franco die Truppen zur Unterdrückung der Streikenden. Sie schreckten auch vor Folter nicht zurück. Das war ein Vorgeschmack auf eine viel ernstere Revolte im Jahr 1934, bei der General Franco eine führende Rolle spielen sollte. Während die führenden Vertreter der Sozialistischen Partei zu lebenslänglicher Haft in Cartagena verurteilt wurden, passierte Cambó nichts. Aber mit Unterdrückung allein waren die sozialen Probleme, die nach dem Ende des Ersten Weltkriegs immer deutlicher hervortraten, nicht zu lösen. Die Bevölkerung wuchs rasch, weil die Kindersterblichkeit sank. Die Städte platzten aus den Nähten, denn von den ärmeren ländlichen Gegenden strömten die Menschen auf der Suche nach Arbeit zusammen. Die Arbeitslosigkeit stieg. Die Kirche war nicht mehr in der Lage, die Bevölkerung wie einst unter Kontrolle zu halten. Aber die Politiker wollten nicht einsehen, dass Veränderungen dringend notwendig waren. Sie wussten nicht oder wollten nicht wissen, wie man von einem oligarchischen Liberalismus zur Massendemokratie gelangen konnte. Relativ wenig hatte sich geändert, seit Ferdinand VII. Spanien 100 Jahre zuvor als eine Flasche Champagner beschrieben hatte, in der er selbst der Korken sei, der verhindere, dass sie überschäume. Als der Erste Weltkrieg endete und der Exportboom in sich zusammenfiel, wurden die Arbeiter militanter. Die Nachrichten aus Russland ließen bei den Linken neue Hoffnungen keimen. Man sprach davon, dass an allen Enden Europas die Flamme der Revolution auflodere. Die Jahre von 1918 bis 1920, in denen in Andalusien ein Aufstand und in Barcelona Unruhen ausbrachen, sind in Spanien als die drei Jahre des Bolschewismus bekannt geworden. Die schlimmsten Unruhen begannen, als die anarcho-syndikalistische CNT die Arbeiter von La Canadiense in den Streik führte. Die katalanischen Arbeitgeber reagierten mit Aussperrungen und ließen aus Krisenregionen Streikbrecher kommen. Da die Gewerkschafter, vor allem die der CNT, zur Gewalt griffen, heuerten sie Pistoleros an, die Gewerkschaftsführer erschießen sollten. Um die Ordnung wiederherzustellen, ernannte Alfonso XIII. General Severiano Martínez Anido zum Zivilgouverneur der Provinz. Sein Polizeichef, General Arlegui, setzte die Pistoleros ein und binnen 48 Stunden wurden 21 Gewerkschaftsfunktionäre in ihren Wohnungen oder auf der Straße erschossen. Das löste derartigen Hass aus, dass die Anarchisten als Vergeltung im Jahr 1921 Regierungschef Eduardo Dato ermordeten. Die Radikalisierung der CNT stand im scharfen Kontrast zur moderaten Haltung der sozialistischen UGT. Die Anarcho-Syndikalisten hielten die Sozialisten für Reformisten, wenn nicht gar für Verräter der Arbeiterklasse. 1921 wurde die Kommunistische Partei Spaniens gegründet. Militante Sozialisten und Anarchisten folgten dem Aufruf von Andreu Nin und Joaquín Maurín. Diese bislang noch schwache Kraft sollte sich bald in den Kampf um die Führung der Industriearbeiterschaft einschalten. Inzwischen kam es unter den Tagelöhnern von Andalusien immer wieder zu Aufständen, die jedoch meist niedergeschlagen wurden. Landarbeiter traten in rascher Folge in den Streik. Dann wurde die Guardia Civil auf den Plan gerufen, die mit Erschießungen und Verhaftungen die Ruhe wiederherstellte. Von Córdoba breiteten sich die Proteste auf Jaén, Sevilla und Cádiz aus. Überall wurden bessere Arbeitsbedingungen und die Zulassung von Landarbeitergewerkschaften gefordert. Ermutigt durch die Nachrichten vom anderen Ende Europas, übernahmen die Aufständischen die Losung »Vivan los Sowjets«, »Es leben die Sowjets«. Als sie diese Parole an gekalkte Häuserwände malten, bestärkten sie damit die Großgrundbesitzer in ihrer Überzeugung, ihnen könnte das Schicksal der russischen Grundeigentümer drohen. Selbst die Politiker in Madrid erkannten, dass eine Art Landreform dringend notwendig war, aber kaum eine Regierung blieb lange genug im Amt, um sich des Problems anzunehmen. Den Madrider Politikern gelang es immerhin, einen gewissen Status quo aufrechtzuerhalten. Als die spanische Armee im Juli 1921 in Marokko bei ihrem alljährlichen Feldzug eine schmähliche Niederlage erlitt, kam es erneut zu einer schweren Krise. Am 20. Juli 1921 geriet eine spanische Division unter General Silvestre in einen Hinterhalt marokkanischer Stammeskrieger unter Führung von Abd el-Krim. Es heißt, König Alfonso habe aus persönlicher Eitelkeit zum Fest des heiligen Jakob, des Schutzpatrons der spanischen Armee, einen besonders glänzenden Sieg verkünden wollen und daher den Kriegsminister veranlasst, Silvestre zu einem gewagten Unternehmen zu ermuntern. Dieser Feldzug war ein klassisches Beispiel für militärische Inkompetenz. 10.000 Soldaten fielen, 4.000 wurden gefangen genommen und Silvestre erschoss sich. Eine Woche später wurde eine weitere wichtige Stellung von den Stammeskriegern erobert. Dabei wurden 7.000 Soldaten getötet und alle Offiziere gingen in Ketten in die Gefangenschaft. Das löste in Spanien derartige Entrüstung aus, dass die Regierung gezwungen war, eine Untersuchungskommission einzusetzen. Was diese herausfand, belastete den König schwer. Doch kurz bevor sie ihren Bericht veröffentlichen konnte, putschte am 13. September 1923 der Generalkapitän, Oberbefehlshaber von Katalonien, Miguel Primo de Rivera, und ernannte sich selbst zum Diktator. König Alfons blieb Staatsoberhaupt. Die übrigen Generäle sicherten ihm stillschweigende Unterstützung zu, um eine öffentliche Verurteilung der Armee und des Königs zu verhindern. General Primo de Rivera verhängte sofort den Kriegszustand über das ganze Land, um Unruhen oder Proteste im Keim zu ersticken. Er kann jedoch nicht als der typische Diktator der Zwischenkriegszeit gelten. Auf seine Art war er die andalusische Version des kleinen Landadligen im England der Regentschaftszeit 1811 bis 1820, der ein schweres Leben und raue Sitten gewohnt war. Als junger Offizier hatte er sich über die Korruption in der Armee und über den Verkauf von Proviant und Ausrüstungen der Soldaten empört. Aber er sah die Politik nur mit den Augen des Soldaten. Die ideale Lösung konnte für ihn nur sein, dass alle in einer einzigen Partei wie in einer Armee zusammengeschlossen waren. Folgerichtig gründete er eine eigene Organisation, die Union Patriotica, die allerdings nie größere Unterstützung im Volk fand. Primo hatte auch eine willkürliche Vorstellung von der Justiz. Oft versuchte er mit einem Humor, der ihm regelmäßig misslang, den weisen Richter zu spielen. Aber unter seiner Diktatur wandten Staat und Polizei relativ wenig Gewalt an. Primos Machtantritt wurde zunächst von den Industriellen begrüßt und von den liberalen Mittelschichten akzeptiert, die der Meinung waren, nichts könne schlimmer sein als die vergangenen Jahre des Chaos und Blutvergießens. Sie hofften, dass der Diktator, obwohl er dem Adel angehörte, doch imstande sein werde, eine Landreform durchzuführen, die keine Regierung der Großgrundbesitzer auch nur ins Auge gefasst hätte. Nun sympathisierte Primo zwar mit den Bauern auf patriarchalische Weise, aber jeder Versuch einer Bodenreform hätte Maßnahmen erfordert, die für ihn zu radikal und für die Kräfte, von denen er abhing, einfach undenkbar waren. Er unternahm aber zumindest den Versuch, die Auseinandersetzungen im Industriegebiet von Katalonien zu beenden. Seiner Meinung nach mussten die Arbeiterorganisationen eingebunden und die Unternehmer unter Aufsicht gestellt werden. Für diese Aufgaben waren aus seiner Sicht die zentralistischen Sozialisten geeignet. Er nahm also den Sekretär der UGT, Francisco Largo Caballero, als Staatssekretär in seiner Regierung auf. Er sollte sich um die Einrichtung von Schiedsstellen für Arbeitskonflikte kümmern. Der Gedanke, man könne mit Primos Regierung zusammenarbeiten, wurde von dem zweiten wichtigen Führer der Sozialisten, Indalecio Prieto, entschieden abgelehnt. Auch die Anarchisten warfen Largo Caballero schamlosen Opportunismus vor, da ihre Organisationen und Publikationen zur gleichen Zeit verboten wurden. Die katalanischen Arbeitgeber hatten zwar Primos Machtergreifung begrüßt, wiesen aber seine Bemühungen, ihnen vorzuschreiben, wie sie mit Gewerkschaftsführern umzugehen hatten, strikt zurück. Außerdem schien er ein boshaftes Vergnügen daran zu finden, gegen ihren Nationalismus vorzugehen, indem er die katalanische Sprache und Kultur zu unterdrücken suchte. Wie alle Patriarchen war er überzeugt, dass er nur das Beste wollte. Er liebte große Gesten, tat aber wenig und war insgesamt unberechenbar. Sein größter Erfolg, er machte dem Krieg in Marokko ein Ende, aber auch das mehr durch Glück als durch gezielte Politik. Abd el-Krim, der Führer der Rif-Kabylen, überspannte schließlich den Bogen. Im April 1925 führte er heftige Angriffe gegen das französisch besetzte Gebiet Marokkos. Das veranlasste Frankreich und Spanien, unverzüglich ein Militärbündnis zu schließen. Am 8. September landeten französische und spanische Truppen bei Alhucemas, wo es ihnen gelang, Abd el-Krims Streitmacht einzukesseln. Die Revolte in Marokko wurde endlich niedergeschlagen. Im Dezember bildete Primo ein Direktorat aus Offizieren und Zivilisten. Aber bei seinen Plänen, Spanien zu modernisieren, fehlt es ihm an nüchternem Urteilsvermögen und Fortune. Er startete überzogene und schlecht geplante Bauprojekte wie Wasserkraftwerke und Straßen, die sich als enorme Verschwendung entpuppten. Von 1925 bis 1929 verdoppelte sich das Haushaltsdefizit. Der junge Finanzminister José Calvo Sotelo verschlimmerte die Lage dadurch, dass er die Peseta an den Goldstandard koppelte. Währungsspekulanten scheffelten auf Kosten der Regierung große Vermögen und Versuche, die Währung aufzuwerten, scheiterten kläglich. Kapitalflucht setzte ein und als 1931 die Zweite Republik ausgerufen wurde, hatte die Peseta ungefähr die Hälfte ihres Wertes verloren. Unter Primos Regime spitzten sich die inneren Widersprüche zu. Bankiers und Industrielle waren erbost, dass es sich in Dinge einmischte, von denen er nichts verstand. Die Mittelschichten reagierten, als er in die Angelegenheiten der Universitäten eingriff. Der wohlmeinende Patriarch, selbst unübersehbar ein Produkt seines Standes und seiner Bildung, war zur Belastung für die Monarchie geworden, die er hatte retten wollen. Alfons XIII. Begann um seinen Thron zu fürchten. Seit 5 Jahren hatte sich in linksliberalen und intellektuellen Kreisen eine politische Opposition zur Diktatur aufgebaut. Ihre wichtigste Organisation war die Alianza Republicana unter Führung von Manuel Azaña, Alejandro Lerroux, Marcelino Domingo und einigen anderen. Sie wollten nicht nur die Diktatur, sondern mit ihr auch die Monarchie beseitigen. Zugleich wuchs unter den Sozialisten der Widerstand gegen die Zusammenarbeit mit Primo. 1929 war Largo Caballero gezwungen, das Scheitern dieser Allianz offen einzugestehen. Als sich die Sozialisten 1930 gegen die Monarchie und die Diktatur wandten, erhielt die UGT erneut großen Zulauf. Ihre Mitgliederzahl stieg von 1923 bis 1930 von 211.000 auf 277.000. 2 Jahre später hatte sie schon 500.000 überschritten. Wie ein gestrenger, uneinsichtiger Vater, der seine Autorität bedroht sieht, wollte Primo seinen Willen mit immer brutaleren Mitteln durchsetzen. Verletzt und verwirrt darüber, dass man ihn so wenig schätzte, wandte er sich um Unterstützung an die Armee. Als er diese nicht erhielt, reichte er am 28. Januar 1930 beim König seinen Rücktritt ein und ging ins Ausland. Wenige Wochen später starb er in Paris. Alfonso XIII., der sich nicht mehr auf die Verfassung stützen konnte, die er selbst offen gebrochen hatte, setzte am 30. Januar erneut einen Militär, General Damaso Berenguer, als Regierungschef ein. Damit brachte er General Sanjurjo, den Chef der Guardia Civil, gegen sich auf, der meinte, er sei viel besser geeignet für diesen Posten. Dass Alfonso so stur an einem Militärregime festhielt und Berenguer fast ein ganzes Jahr verstreichen ließ, bevor er die Cortes erneut einberief, brachte das Land immer mehr gegen ihn auf. Denn es wurde weiterhin per Erlass regiert und auch die Zensur blieb in Kraft. Selbst ehemalige Monarchisten wie José Sánchez Guerra, Niceto Alcalá, Zamora und Miguel Maura wandten sich jetzt offen gegen die Monarchie und forderten eine Republik. Alcalá Zamora und Maura gründeten eine republikanische liberale rechte Partei. Indalecio Prieto schloss sich zunächst auf eigene Faust, später mit Unterstützung der Exekutivkomitees, der PSOE und der Gewerkschaft UGT der Verschwörung an. Das Bündnis der Republikaner wurde offiziell am 27. August 1930 in der baskischen Küstenstadt San Sebastian gegründet. Die katalanischen Republikaner traten dem Pakt von San Sebastian, wie er bald genannt wurde, unter der Bedingung bei, dass Katalonien ein Autonomiestatut erhalten sollte. Die Bewegung der Republikaner wurde gestärkt, als ihr mehrere Offiziere beitraten. Gonzalo Queipo de Llano, der in der Militärrevolte von 1936 General Francos Hauptrivale werden sollte, Ramon Franco, der Bruder des Nationalistenführers, der bei der Luftwaffe diente, und Ignacio Hidalgo Cisneros, der später als Kommunist die Luftwaffe der Republik im Bürgerkrieg befehligte. Im Dezember rief die UGT zum Generalstreik auf, wogegen die anarcho-syndikalistische CNT nichts einzuwenden hatte. Inzwischen war Niceto Alcalá Zamora zum Präsidenten eines Revolutionskomitees gewählt worden, das sich als Schattenregierung etablierte. Studenten und Arbeiter agitierten offen für den Sturz der Monarchie. Eine Erhebung, die für den 12. Dezember geplant war, musste um 3 Tage verschoben werden. Durch ein Versehen wurden die Hauptleute Galán und García Hernández von der Garnison Jaca davon nicht in Kenntnis gesetzt. Sie erhoben sich um 6 Uhr morgens. Da ihnen aber niemand folgte, mussten sie sich ergeben. Sie wurden wegen Hochverrats verurteilt und hingerichtet. Damit hatte die Sache der Republikaner ihre ersten Märtyrer. General Emilio Mola, der Chef der Sicherheitsdienste, ließ alle Mitglieder des Revolutionskomitees festnehmen, deren er habhaft werden konnte. Der Aufstand war gescheitert, aber das konnte die Republikaner nicht mehr aufhalten. Einen Monat später, im Januar 1931, organisierte eine Gruppe, die sich als Servicio de la República nannte, einen weiteren Universitätsstreik. Daran beteiligten sich die wichtigsten Persönlichkeiten der spanischen Intelligenz: José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón und Ramón Pérez de Ayala. Vorsitzender war der Dichter Antonio Machado. Am 14. Februar ersetzte der erschreckte König Berenguer durch Admiral Juan Bautista Aznar. Außerdem schrieb er für den 12. April Kommunalwahlen aus. Das bot den Republikanern die Gelegenheit, die Wahl zu einer Volksbefragung über die Monarchie zu erklären. Als am Abend des 12. April die Ergebnisse bekannt wurden, zeigte sich, dass Sozialisten und liberale Republikaner in fast allen Provinzhauptstädten Spaniens gesiegt hatten. Eine begeisterte Menge, die sofort das Stadtzentrum von Madrid füllte, erklärte das Schattenkabinett von Alcalá Zamora zur neuen Regierung. Dabei hatte diese Wahl mit den Cortes, dem verfassungsmäßigen Parlament des Landes, gar nichts zu tun. General Berenguer, inzwischen Kriegsminister, befahl der Armee, dem Willen des Volkes zu gehorchen. Ein Mitglied von Admiral Aznars Regierung, der Conde de Romanones, versuchte vergeblich, mit dem Komitee der Republikaner zu einer Übereinkunft zu gelangen. Dann ließ er bei General Sanjurjo, dem Chef der Guardia Civil, anfragen, ob er mit seinen Einheiten rechnen könne. Der immer noch beleidigte General rächte sich jetzt und sagte nein. Daraufhin begann in ganz Madrid ein Volksfest, das den Anschein einer Revolution annahm. Am selben Abend teilte Admiral Aznar dem König den Rücktritt seiner Regierung mit. Am 14. April 1931 um 6 Uhr morgens wurde in Eibar die Republik ausgerufen. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer im ganzen Land. Der Conde de Romanones traf mit Alcalá Zamora zusammen, der ihm erklärte, der König und seine Familie müssen Spanien noch am selben Nachmittag verlassen. Dieser wies das Angebot seines Ministers Juan de la Cierva, ihn mit Militärgewalt an der Macht zu halten, zurück und verließ Madrid, um sich in Cartagena einzuschiffen. Seine Abreise löste keine Unruhen aus. Die Monarchie, schrieb Miguel Maura, war bereits lange vor ihrem Untergang aus dem Bewusstsein der Spanier verschwunden. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 307. Eine Niemandsland-Produktion, 2026. Literaturhinweis. Ich verlasse ein Kapitel aus dem Buch »Der Spanische Bürgerkrieg« von Anthony Beaver. Die Originalausgabe erschien 2006 unter dem Titel »The Spanish Civil War« bei Weidenfeld und Nicholson in London. Die deutsche Ausgabe ist bei Bertelsmann München 2006 erschienen. Lleno de agua. buscar la lumbre, hay que buscar la lumbre, mamita mía, la calle arriba, la calle arriba. Si de tu cara sale, si de tu cara sale, si de tu cara sale, mamita mía, la brasa viva, la brasa viva. Ay, que te calles, que te calles, que te tengo tapadita, cosita que nadie sabe. Desde Andalucía saludamos con mucho cariño a todos los oyentes de Nimbusland de Radio Contrabanda. Und hier wieder Claudia mit ihrer Prise Lyrik für diese Sendung. Eine Prise Lyrik. Im Februar 2026. Ingeborg Bachmann. Böhmen liegt am Meer. Ingeborg Bachmann wurde am 25. Juni 1926 in Klagenfurt, Kärnten, geboren. Ein Geburtstag, der sich in wenigen Monaten zum 100. Mal jährt und Anlass für zahlreiche Ausstellungen und Veranstaltungen zu Ehren der österreichischen Lyrikerin, Prosaschriftstellerin und Essayistin ist. Als sie am 17. Oktober 1973 mit nur 47 Jahren den Folgen eines Brandunfalls in ihrer römischen Wohnung erlag, war die dunkle, gebrochene Sprache ihrer unveröffentlicht gebliebenen Gedichte und Entwürfe zum großen Prosaprojekt der Todesarten noch kaum bekannt. In diesen Texten, von denen nur der experimentelle Roman Marlina zu Lebzeiten erschien, übt sie eine ätzende Kritik an der patriarchalischen Gesellschaft und der Fortsetzung faschistoider Verhaltensweisen. Der Faschismus beginnt, ihren Worten zufolge, in den Beziehungen zwischen Menschen. Der Faschismus ist das Erste in der Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Doch wollte Ingeborg Bachmann gegen alle Vernunft die Hoffnung nicht aufgeben, dass ein Tag kommen wird, an dem die Ungeheuerlichkeiten aufhören. Denn wenn ich nicht mehr daran glauben kann, kann ich auch nicht mehr schreiben. In der Tat gibt es bei Bachmann Phasen der Sprachlosigkeit, wo ihr rigoroser Anspruch, jenseits von Phrasen und lyrischen Delikatessen das wahre Wort zu finden, sie an die Grenze des Unsagbaren trieb. Die Spannung zwischen Verzweiflung und Hoffnung findet Ausdruck im Gedicht »Böhmen liegt am Meer«, das ein utopisches Land beschreibt, wo Untergang in Rettung umschlägt. Es entstand 1964, als Bachmann nur noch vereinzelt Lyrik publizierte und gehört zu den letzten von der Autorin zur Publikation freigegebenen Gedichten. Nach ihren kurz hintereinander erschienenen berühmten Lyrikbänden »Die gestundete Zeit« 1953 und »Anrufung des großen Bären« 1956 konzentrierte sie sich auf ihre Erzählungen und Romane im Rahmen des großen Prosaprojekts Todesarten. In Interviews äußerte sie, dass sie Gedichte nur noch schreiben wolle, wenn sie die Notwendigkeit dazu verspüre. Mit weiteren drei Gedichten wurde »Böhmen liegt am Meer« im November 1968 in der von Hans Magnus Enzensberger herausgegebenen Zeitschrift »Kursbuch« abgedruckt und das nach Aussage der Autorin nur, um die Zeitschrift zu unterstützen. So ergibt sich die frappierende zeitliche Nähe des utopischen Freiheitsbilds eines nicht existierenden Lands am Meer zu einer Parole, die in jenem politisch signifikanten Jahr 1968 an den Häuserwänden stand. Unter dem Pflaster liegt der Strand. Das Tauwetter des Prager Frühlings war 1964 sicher schon zu spüren. Das Motiv des Meeres erscheint in vielen Gedichten Bachmanns als Bild des Aufbruchs, der Wiederkehr und offenen Grenze eines Landes. Bachmann war gefragt worden, ob sie zur Feier von Shakespeares 400. Geburtstag in Stratford-on-Avon ein Gedicht beitragen wolle. Sie lehnte ab. Und doch ist »Böhmen liegt am Meer« unter anderem eine Hommage an Shakespeare. Als Ingeborg Bachmann nach einer langen psychischen Krankheit eine Reise nach Prag unternahm, entdeckte sie, dass Shakespeare recht hatte, als er in seinem Schauspiel »Winter's Tale« ein Land Böhmen erfand, das am Meer lag. Es ist auf der Karte der utopischen Inseln verzeichnet. Den Besuch in der Hauptstadt Böhmens empfand Bachmann wie eine Rückkehr in eine kulturelle und geistige Heimat. Ihr Gedicht spricht von einem Land, in dem eine sich wiederfindet, weil dort Paradoxes möglich ist. Die Liebesmüh, von der ein anderes Shakespeare-Stück handelt, verliert sie hier gern. Sind die Brücken heil, geht sie auf gutem Grund. Das Gedicht spielt mit dem dialektischen Doppelsinn von Grenze und Grund. Wo Wörter an das poetische Ich grenzen, ermöglicht die limitierende Grenze auch einen Übergang in den sprachlichen Ausdruck. Den Gegensätzen entspricht der weitgehend dominierende, prägnante Rhythmus des Alexandriners. Charakteristisch für das im Barock beliebte Versmaß ist die Zäsur in der Mitte, nach der dritten Hebung. Grenzen geografischer Art, Grenzen des Wissens und der Sprache sind ein wiederkehrendes Motiv in Bachmanns Werk. Die Erfahrung der Grenze weckt den Wunsch, sie zu überschreiten. So sagt die Dichterin 1959 in ihrer Dankesrede für den Hörspielpreis der Kriegsblinden: Innerhalb der Grenzen haben wir den Blick gerichtet auf das Vollkommene, das Unmögliche, Unerreichbare, sei es der Liebe, der Freiheit oder jeder reinen Größe. Im Widerspiel des Unmöglichen mit dem Möglichen erweitern wir unsere Möglichkeiten. Entsprechend heißt es in einer Strophe des Zyklus »Von einem Land, einem Fluss und den Seen« aus Anrufung des großen Bären: »Wir aber wollen über Grenzen sprechen und gehen auch Grenzen noch durch jedes Wort. Wir werden sie vor Heimweh überschreiten und dann im Einklang stehen mit jedem Ort. Im imaginären Böhmen, dem Land der Bohemien und aller Unverankerten, bedeutet zugrunde gehen nicht verderben, sondern den Dingen auf den Grund gehen, selbst Grund und Sinn finden und sich unverloren wissen, so wie Paul Celan in seiner Bremer Rede von der Sprache sagte, erreichbar, nah und unverloren inmitten der Verluste blieb dies eine, die Sprache. Böhmen liegt am Meer. Sind hierorts Häuser grün, tret ich noch in ein Haus. Sind hier die Brücken heil, geh ich auf gutem Grund. Ist Liebesmüh in alle Zeit verloren, verliere ich sie hier gern. Bin ich's nicht, ist es einer, der ist so gut wie ich. Grenzt hier ein Wort an mich, so lass ich's grenzen. Liegt Böhmen noch am Meer, glaub ich den Meeren wieder. Und glaub ich noch ans Meer, so hoffe ich auf Land. Bin ich's, so ist's ein jeder, der ist so viel wie ich. Ich will nichts mehr für mich, ich will zugrunde gehen. Zugrund, das heißt zum Meer, dort find ich Böhmen wieder. Zugrund gerichtet wach ich ruhig auf. Von Grund auf weiß ich jetzt, und ich bin unverloren. Kommt her, ihr Böhmen alle, Seefahrer, Hafenhuren und Schiffe unverankert. Wollt ihr nicht böhmisch sein, Illyrer, Veroneser und Venezianer alle? Spielt die Komödien, die Lachen machen und die zum Weinen sind. Und irrt euch hundertmal, wie ich mich irrte und Proben nie bestand. Doch hab ich sie bestanden, ein um das andere Mal. Wie Böhmen sie bestand und eines schönen Tags zum Meer begnadigt wurde und jetzt am Wasser liegt. Ich grenz noch an ein Wort und an ein anderes Land. Ich grenz, wie wenig auch, an alles immer mehr. Ein Böhme, ein Vagant, der nichts hat, den nichts hält, begabt nur noch vom Meer, das strittig ist, Land meiner Wahl zu sehen. Vielen Dank, Claudia, für diese Prise Lyrik über die österreichische Schriftstellerin und Journalistin Ingeborg Bachmann. Und einen doppelten Dank, denn du hast diese Hörtexte aufgenommen, obwohl du leicht verschnupft bist. Los desastres en el Niemandsland. Die Katastrophen und gemischten Meldungen im heutigen Niemandsland. Es ist Februar. Berlin. Der Bundestag hat am Donnerstagabend die Verlängerung des Irak-Einsatzes der Bundeswehr beschlossen. Mit 389 Ja-Stimmen bei 187 Nein-Stimmen und einer Enthaltung stimmte das Parlament mit deutlicher Mehrheit für den Antrag der Bundesregierung, die sogenannte Mission ein weiteres Jahr bis Ende Januar 2027 fortzusetzen. Das im Kern unveränderte Mandat sieht weiterhin eine Personalobergrenze von 500 Bundeswehrangehörigen vor. Der in eine NATO-Operation eingebettete Einsatz, heißt es offiziell, richtet sich gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat IS. Die vor Ort tätigen Soldatinnen und Soldaten sollen die regulären irakischen Streit- und Sicherheitskräfte ausbilden und beraten. Zudem sollen sie Aufgaben wie Lufttransport, See- und Luftraumüberwachung sowie Aufklärung und Lagebilderstellung übernehmen. Zwar gelte der IS territorial als weitgehend besiegt, schreibt die Bundesregierung dazu, allerdings hätten sich IS-Anschläge auf niedrigem Niveau verstetigt. Außerdem versuche der IS, territorial wieder Fuß zu fassen. Der NATO-Einsatz im Kampf gegen die Miliz sei nach wie vor unverzichtbar für die Sicherheitsarchitektur des Landes und werde vom Irak auch explizit erbeten, hieß es zur Begründung. Die Bundeswehr beteiligt sich seit 2015 am internationalen Anti-IS-Einsatz. Das jetzige Mandat wäre Ende Januar ausgelaufen. Die Mehrkosten für die Verlängerung um ein weiteres Jahr betragen laut Regierung 109 Millionen Euro. Das Kabinett hatte die Verlängerung im Dezember auf den Weg gebracht. Thema Krieg, Kriegsvorbereitungen in Europa und der Wunsch nach einer Atombombe. Hierzu schreibt Herr Nico Popp ein sarkastisches Porträt eines sogenannten Kriegsfreiwilligen. Kriegsfreiwilliger des Tages heißt es da, Joschka Fischer. Ich führe aus. Wäre Joschka Fischer 2026 noch darauf angewiesen, seine Brötchen im politischen Betrieb zu verdienen, würde er mit Strack-Zimmermann, Roth und Kiesewetter eine Partei gründen. Einziger Programmpunkt, liberaler EU-Imperialismus mit deutscher Führungsrolle, jeweils abgeleitet aus der Geschichte, höchstpersönlich. In vielen Redaktionen wäre diese Truppe die beliebteste Partei und schon deshalb ein Sprung über die 5% sicher drin. Aber Fischer schwebt längst über diesen Dingen. Hierzu ein Buch und dort ein Interview, dazu irgendwas mit Beratung, das langt. Im Mai kommt wieder ein Buch raus und da muss die Trommel gerührt werden, beziehungsweise die Bombe gezündet. Via Tagesspiegel hat Fischer am Donnerstag eine atomare Bewaffnung auf europäischer Ebene gefordert. Zitat: Europa muss das machen, denn die amerikanische Schutzgarantie ist ab sofort ungewiss. Nicht gut fände es der erste grünen Außenminister, Ex-Außenminister, würde dieses schöne Projekt als nationale Herausforderung verstanden. Deutschland hätte nach 1871 alleine dagestanden und das war ein großes Unglück. So. Aber die deutsche Debatte ist Druck durch die Realität reifer geworden. Haben die Deppen nicht vor ein paar Jahren noch diskutiert, ob Drohnen bewaffnet sein dürfen? Und heute läuft doch. Aber warum will der Kanzler nicht rundheraus sagen, deutsche Soldaten als Teil einer Friedenstruppe nach einem Waffenstillstand in die Ukraine zu schicken? Fischer tadelnd: Das große Deutschland kann sich nicht irgendeine kleine Rolle am Rande erlauben. Wir in Anführungsstrichen müssen wegen 1871 FF jetzt aber als Europa ein machtpolitischer Faktor werden. Dass ich das mal sage, hätte ich mir auch nicht träumen lassen, so Fischer. Meine ganze politische Karriere weist eher auf das Gegenteil. Witze erzählen kann er auch. Hier ist noch einer. Als junger Mann würde ich mich freiwillig melden. Estem escoltant Contrabanda, una ràdio lliure i independent a Barcelona. El 91.4 de la freqüència modulada, les ones radiofòniques des de 1991. També a internet, www.contrabanda.org. Und noch eine weitere Nachricht zum Thema Dritter Weltkrieg. Wir kriegen das schon hin. US-Drohnen gegen Iran, leicht entflammbar, von Nick Browns, ebenfalls veröffentlicht. Ein Artikel in der Jungen Welt vom 30.01.2026. Kommt es zum US-Angriff auf den Iran, gar zum offenen Krieg? Zumindest die Drohkulisse steht. Eine große Kriegsflotte um den Flugzeugträger USS Abraham Lincoln ist zusammengezogen worden. Derweil warnen nicht nur Russland, sondern auch US-Verbündete wie Saudi-Arabien und die Türkei vor einem militärischen Vorgehen gegen den Iran, das zum unkalkulierbaren Flächenbrand führen könnte. Zuletzt am Mittwoch hatte Trump der Teheraner Führung mit militärischer Gewalt gedroht, falls diese nicht bereit sei, über ein neues Atomabkommen zu verhandeln. Washington zielt zudem auf die Begrenzung der Raketenkapazitäten des Iran, das Ende der Unterstützung bewaffneter Gruppierungen in Nachbarländern sowie eine wirtschaftliche Öffnung des Landes für US-Kapital. Mit einem Wort, ergebt euch. Von der gerade niedergeschlagenen Protestbewegung im Iran innerhalb weniger Tage gab es ein beispielloses Blutbad mit tausenden getöteten Demonstranten, war dagegen bei Trump nicht mehr die Rede. Denn eine demoralisierte Bewegung taugt nicht zum Regime-Change. Ihr Schicksal interessiert in Washington nur, soweit sich daraus propagandistisches Kapital für die eigenen imperialistischen Ziele schlagen lässt. Niemand wisse, wer die Macht im Iran übernehme, falls der oberste Führer und das Regime fallen sollten, erklärte US-Außenminister Marco Rubio am Mittwoch, nachdem er mit einem Präventivschlag gegen Iran gedroht hatte. Es bestehe aber die Hoffnung, dass es innerhalb der bestehenden Strukturen Personen gäbe, mit denen man auf einen Übergang hinarbeiten könnte. Hier schwingt die unverhüllte Drohung mit, Ayatollah Ali Khamenei selbst zum Angriffsziel zu machen. Gleichzeitig klingen berechtigte Zweifel an, ob die Islamische Republik durch einen militärischen Enthauptungsschlag zu stürzen ist. So dürfte es das kurzfristige Ziel Washingtons sein, die Islamische Republik nicht zu beseitigen, sondern mit einer Mischung aus Drohungen einschließlich eines begrenzten Militärschlages einerseits und Verhandlungsangeboten andererseits gefügig zu machen. Regime-Management statt Regime-Change sozusagen. Venezuela lässt grüßen. Doch sind die Teheraner Fähigkeiten zum Gegenschlag gänzlich andere als diejenigen von Caracas. Es bleibt dabei, Trump und Rubio reiten auf der Bombe. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Eine neue Art, Oppositionelle fertig zu machen, nennt sich Debanking, Debanking geschrieben. Welche Wirkung haben die Kontokündigungen? Die Banking der Roten Hilfe. Wer heute schweigt, wird morgen Ziel. Man muss in die Offensive kommen, sagt Rebecca Hübner. Es gibt ein Interview mit dieser Frau, die ist Pressesprecherin der Roten Hilfe in Nürnberg. Dazu fragt Hendrik Paschinger von der Jungen Welt Folgendes. Er sagt, Ende des vergangenen Jahres gab der Bundesvorstand der Roten Hilfe bekannt, dass dem Verein alle Konten gekündigt worden seien. Was ist seitdem passiert? Antwort Rebecca Hübner. Die Situation ändert sich nahezu täglich. Auch wir Ortsgruppen wussten schon seit einigen Wochen vorher von den Schwierigkeiten mit den Banken. Wie gravierend es genau geworden war, wussten wir nicht. Nicht nur für den Bundesvorstand waren die Tage kurz vor Weihnachten sehr stressig. Auch an der Basis fingen vielfältige Aktivitäten an und wurden verstärkt. Zudem galt es aber, die eigene Mitgliedschaft zu informieren, einen gemeinsamen Wissensstand zu etablieren und einen Aktionsplan zu entwickeln. Dies lief dann von Ort zu Ort sehr unterschiedlich ab, was bei einer so breit aufgestellten Organisation wie der Roten Hilfe zu erwarten war. Manche Ortsgruppen arbeiteten an Plänen für zukünftige Kontonutzungsalternativen, andere stellten Überlegungen zur Vereinsstruktur an und wieder andere wollten politisch nach vorne gehen. Flankiert wurde das durch den vom Bundesvorstand geführten juristischen Kampf, der im Falle der Sparkasse Göttingen auch zu einem vorläufigen Sieg führte. Was konnte errungen werden? Antwort: Das Gericht verpflichtete die Sparkasse, die Konten bis zu einer regulären Hauptverhandlung weiterzuführen, weshalb die Gefahr erst einmal aufgeschoben ist. Geklärt ist aber final noch gar nichts. Dennoch war es ein großer Erfolg, da das Gericht einige Punkte der Sparkasse rundheraus zurückwies und stark in Zweifel zog. So hatte die Sparkasse zum Beispiel auf den gestiegenen Aufwand verwiesen, den die Überprüfung der Kontobewegungen mit sich bringen würde. Geänderte Regularien und Anforderungen würden die Bank zwingen, bei all ihren Kunden zukünftig genauer auf Unregelmäßigkeiten zu achten und dem Verdacht der Geldwäsche verstärkt nachzugehen. Dieser Argumentation widersprach das Gericht nicht grundlegend. Es verwies aber ganz klar darauf, dass dies nicht das Problem der Kunden, sondern der Sparkasse sei. Das sei schlichtweg eine Anforderung, die an eine Bank gestellt werden und diese zu erfüllen habe. Wenn sie das zur Begründung der Kündigung benutzen will, müsse sie genau belegen, warum dieser Aufwand bei uns im Einzelnen nicht zumutbar wäre. Die verschärften Regularien gelten schließlich für alle Kunden. Frage: Welche Signalwirkung hätten die Kündigungen, sollten sie Bestand haben? Antwort: Der Kampf der Roten Hilfe vor Gericht und auch auf anderen Ebenen wird genau beobachtet. Wir mögen zwar nicht die mitgliedsstärkste Organisation hierzulande sein, sind aber sehr gut in der Linken verankert. Wenn man es schafft, uns loszuwerden, dann stehen potenziell alle linken Gegner in diesem Land auf der Abschussliste, egal ob Miethausprojekt, Sportverein oder Bioladen. Es könnte alle treffen, die rechten Kräften ein Dorn im Auge sind. Eine Nachricht zum Thema Antifaschismus und Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar erklärt die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Erklärung: Vor 81 Jahren, am 27. Januar 1945, befreiten sowjetische Truppen das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz, das zum Symbol des Holocaust und der Mordmaschine des deutschen Faschismus wurde. Allein in Auschwitz wurden 1,5 Millionen Menschen ermordet, darunter mindestens 1,1 Millionen europäische Jüdinnen und Juden. Zu den Ermordeten gehörten auch Sinti und Roma, sowjetische Kriegsgefangene, politische Gegner, als asozial diffamierte und Homosexuelle. Millionen weitere wurden in anderen Vernichtungslagern und Ghettos durch Erschießungskommandos, Aushungern und Todesmärsche ermordet. Die beispiellose industrielle Vernichtung von Millionen Menschen ist historisch einzigartig. Auch daran haben Konzerne verdient, so wie die IG Farben mit dem Betrieb des Komplexes Monowitz und die Herstellung des Giftgases Zyklon B. Wir, Bund der Antifaschisten, Bund der Verfolgten des Naziregimes, erneuern unseren Dank an die Rote Armee, die dem Morden in Auschwitz ein Ende bereitete. Erst durch den gemeinsamen Kampf alliierter Soldaten und Soldatinnen, Widerstandskämpferinnen und Partisanen aus vielen Ländern konnte der deutsche Raub- und Vernichtungsfeldzug erst beendet werden. Das Gedenken an die Opfer des deutschen Faschismus ist für uns stets Mahnung und Auftrag, das historische Wissen der folgenden Generationen zu stärken und Fälschungen entgegenzutreten. Wenn Unrecht und Ausgrenzung zur Normalität werden, gegen Geflüchtete gehetzt wird, Menschen ihrer Rechte und ihrer Würde beraubt und die Verbrechen der Nazis relativiert oder gar verherrlicht werden, müssen sich alle demokratischen Kräfte diesen Tendenzen widersetzen. Denn es fing nicht mit den Gaskammern an, sondern mit Ausgrenzung und politischer Repression, mit Berufsverboten, medialer Hetze und rassistischen Gesetzen. Was geschehen ist, konnte nur geschehen, weil ein großer Teil der Deutschen sich direkt oder indirekt am Morden beteiligte und noch viel mehr wegsahen und Nazi-Terror, Vernichtungskrieg und Völkermord hinnahmen. Nie wieder darf nicht Phrase bleiben, sondern muss die gesellschaftlichen Debatten und das Handeln leiten. Nachrichten aus dem einstigen Wirtschaftswunderland Deutschland. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Januar mit über 3 Millionen auf den höchsten Stand seit fast 12 Jahren gestiegen. Die Bundesagentur für Arbeit, BA, registrierte 3,085 Millionen Menschen ohne Job, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Das waren 177.000 mehr als im Dezember und 92.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote kletterte um 0,4% auf 6,6%. Noch höher war die Arbeitslosenzahl zuletzt im Februar 2024 mit 3,138 Millionen. Derzeit gibt es nur wenig Dynamik am Arbeitsmarkt, das sagt BA-Chefin Andrea Nahles. Der Anstieg sei vor allem saisonal bedingt. Saisonbereinigt blieb die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vormonat unverändert. Die Arbeitslosigkeit steigt im Januar regelmäßig aus saisonalen Gründen, heißt es offiziell. Zum Jahresende laufen viele befristete Arbeitsverträge aus und witterungsabhängige Branchen wie Bau, Landwirtschaft und Tourismus drosseln ihre Beschäftigung. Neueinstellungen werden zum Jahreswechsel häufig aufgeschoben. Die arbeitenden Menschen in Deutschland wollen mehr Lohn und besser bezahlt werden. Verdi, die Gewerkschaft, ruft zum bundesweiten Warnstreik im Nahverkehr auf. Dazu schreibt der Spiegel. Die Tarifverhandlungen entfalten nach Einschätzungen der Verdi-Unterhändler noch nicht die gewünschte Dynamik. Bundesweite Warnstreiks im Nahverkehr sollen den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber jetzt verstärken. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für Montag bundesweit zu Streiks im kommunalen Nahverkehr aufgerufen. Damit will die Gewerkschaft in der aktuellen Tarifrunde für knapp 100.000 Beschäftigte in 150 städtischen Verkehrsunternehmen und Busbetrieben Druck auf die Arbeitgeber machen, wie Verdi am Freitag in Berlin mitteilte. Es sei davon auszugehen, dass in den betroffenen Verkehrsbetrieben der öffentliche Nahverkehr zum Erliegen komme. In allen Bundesländern stehen in diesem Frühjahr Verhandlungen über neue Manteltarifverträge für die kommunalen Nahverkehrsbetriebe an. Zum Verhandlungsauftakt gab es nach früheren Angaben keine Annäherung. Dieses Mal streiten die Tarifparteien nicht über das Gehalt. Neu ausgehandelt wird stattdessen der Manteltarifvertrag, in dem die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten festgelegt sind. Verdi fordert unter anderem höhere Zuschläge für Überstunden, Nachtarbeit sowie Arbeit am Wochenende. Außerdem wolle man Zulagen entsprechend der individuellen Entgeltstufe durchsetzen. Contrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre. Am gestrigen 29. Januar gab es hier in Barcelona im Palau Sant Jordi, das ist eine riesige Sporthalle, da passen fast 20.000 Leute rein, eine Solidaritätsveranstaltung, ein Riesenkonzert mit Dutzenden von Künstlern zur Unterstützung der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen und in Palästina. Ebenfalls gab es dort viele Aktivisten, die für eine Unterstützung der Kurden und Kurdinnen aufriefen. Mittlerweile ist Folgendes passiert. Eine Delegation junger Aktivisten und Aktivistinnen aus Deutschland ist am Dienstag in der Grenzregion zu Syrien von der türkischen Polizei in Gewahrsam genommen worden. Nach Informationen des Verbandes Freiheitlicher Juristinnen, ÖHD, befinden sich die 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer derzeit in Gewahrsam der türkischen Einwanderungsbehörde GÖK İdaresi in der Kreisstadt Mardin. Zu der Delegation gehört auch ein Mitglied der niedersächsischen Linkspartei und ein Mitglied der Linksjugend Solid. Wir müssen jetzt erstmal den Kontakt zu den Gefangenen herstellen, um Näheres über ihre Situation zu erfahren. Das sagte der linken Vorsitzende Jan van Aken der TAZ. Es gebe eine Information, dass die Gruppe derzeit nach Istanbul gebracht wird und dann möglicherweise nach Deutschland abgeschoben wird. Das ist aber noch von keiner Stelle bestätigt, so van Aken. Insgesamt sei die Informationslage bislang noch sehr dünn. Die Delegation war schon vor einiger Zeit in die Türkei gereist, um auf die Lage der kurdischen Bevölkerung im Nordosten Syriens aufmerksam zu machen, die derzeit unter starkem Druck der Regierungstruppen der islamischen Übergangsregierung von Präsident Ahmed al-Sharaa steht. Die Regierungstruppen haben in den letzten Wochen weite Teile der über 10 Jahre von kurdischen Verbänden kontrollierten Gebiete im Nordosten Syriens erobert und belagern derzeit die kurdische Stadt Kobane an der Grenze zur Türkei. Auf dem Weg von der Großstadt Diyarbakir zur syrischen Grenze wurde die Delegation aufgehalten und vorläufig festgenommen. Anwältinnen der ÖHD berichten, dass ihnen bislang der Zugang zu den Festgehaltenen verwehrt wird und ihnen auch kein Grund für die Festnahme von 16 deutschen Staatsbürgern und Staatsbürgerinnen genannt wurde. Da sie keinen Kontakt zu den Festgenommenen haben, wissen sie auch nicht, ob diese bereits verhört oder einem Richter vorgeführt wurden. Wir haben zwar auch Kontakt zum Auswärtigen Amt, das versucht, die Festgenommenen konsularisch zu betreuen, sagte Van Aken, aber auch das scheint noch nichts Genaues zu wissen. Die Bundesregierung müsste Druck auf die türkische Regierung machen, dass die Delegationsmitglieder sofort freigelassen werden, forderte der Linken-Chef. Es ist ganz offensichtlich, dass die türkische Regierung eine internationale Beobachtung von dem, was in Kurdistan passiert, verhindern will, so Van Aken. Die Bundesregierung solle den türkischen Botschafter in Berlin einbestellen und ihm sehr deutlich sagen, dass das so nicht geht. Menschenrecht und Meinungsfreiheit seien sehr hohe Güter. Man singt ein Liebeslied, doch nicht für mich. Ein roter Mond erglüht, doch nicht für mich. Ich sag dem Glück Ade, was ich als Zukunft seh, ist mehr als Strindberg je erfand für sich. Es muss ein Irrtum sein, kaum zu verstehen, fällt mir ein Ziegelstein nur auf die Zehen. 3 Blätter hat mein Klee, denn meine gute Fee tut niemals was für mich. Scheint auch am Anfang alles gut zu gehen. Die Wetterfahne wird alsbald sich drehen. Ich bin aufs Pech geeicht, Fortuna lacht, vielleicht doch leider nie für mich. Liebeslieder sind mir zuwider, denn wer sie singt, der singt sie nicht für mich. Die Barcelona-Nachrichten im Niemandsland für die ersten beiden Februarwochen 2026. Seit dem 18. Januar wehen Trauerfahnen im ganzen Land. Das schreckliche Zugunglück in Adamuz bei Córdoba überschattet seit diesem Unglückstag alle anderen Ereignisse und brachte selbst das schaurige Gezanke der Tagespolitik für kurze Zeit zum Verstummen. den überlebenden Passagieren und herbeieilenden Rettungskräften bot sich ein Bild des Grauens. Mehrere Waggons eines Hochgeschwindigkeitszuges waren aufgrund eines Materialschadens aus dem Gleisbett gesprungen und auf den genau in diesem Moment auf der Gegenspur herbeirasenden Zug geprallt. 45 Tote und 150 zum Teil schwer Verletzte bilden die traurige Bilanz dieser Katastrophe. Auch wir trauern mit den Angehörigen der Opfer. Unfassbare Tragödien haben sich an der Unfallstelle abgespielt. Etwa das 6-jährige Mädchen, das mit einer Schramme auf der Stirn zwischen den Trümmern umherirrte, während ihre gesamte Familie ums Leben gekommen war. Inzwischen sind 2 Wochen vergangen und von Seiten der Behörden und der Zuggesellschaft ADIF wird intensiv nach den genauen Ursachen der Katastrophe geforscht. Offenbar war es eine schlecht verschweißte Verbindungsstelle zwischen einem neuen und einem alten Gleiselement. Inzwischen hat die ultrarechte Opposition wieder ihr politisches Tagesgeschäft aufgenommen und mit Lügen, Halbwahrheiten und Hetzparolen die Regierung Sanchez für das Unglück verantwortlich gemacht. Die Katastrophe von Alamuz ist eines der schwersten Zugunglücke in der Geschichte Spaniens. 2013 verunglückte ein Zug bei Santiago de Compostela mit 79 Toten. Bleiben wir beim Thema Unglück und Unglücksserie. Auch hier in Katalonien gab es Zugunglücke. Inzwischen reißt, wie gesagt, die Unglücksserie auf Kataloniens Schienen nicht ab. Im Nahverkehrsbereich herrscht Chaos. Der gesamte Verkehr der Renfe ist aufgrund von mehreren sich summierenden Unfällen kollabiert. Am Dienstag, dem 20. Januar, war ein Zug bei Gelida in der Provinz Barcelona entgleist, nachdem eine Stützmauer auf die Strecke gefallen war. Dann streikten die Lokführer wegen mangelnder Sicherheitsprotokolle und schlecht gesicherter Streckenabschnitte und schließlich haben die heftigen Regenfälle an vielen Stellen die Gleise unterspült, etwa auf der Küstenstrecke zwischen Badalona und Mataró. Auch wird immer deutlicher, dass sich das jahrelange Ausbleiben von Erneuerungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in der Infrastruktur des Zugstreckennetzes immer stärker bemerkbar macht und natürlich immer negativer auswirkt. Vom ständigen Kabeldiebstahl auf den Strecken ganz zu schweigen. Zudem herrscht Konfusion zwischen der staatlichen Zuggesellschaft Renfe, der privaten ADIF-Zuggesellschaft und der für den Nahverkehr zuständigen katalanischen Landesregierung Generalitat. 400.000 Pendler sind täglich vom Nahverkehrsnetz abhängig, um jeden Morgen pünktlich zur Arbeit zu kommen. Das Gefühl von Zorn und Ohnmacht wächst unter den Zugreisenden. Die rechte Opposition versucht, Kapital aus dem Chaos zu schlagen und fordert den Rücktritt von Verkehrsminister Oscar Puente von der regierenden PSOE. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Kriminalliteratur in Barcelona. BCN Negra, Barcelona Schwarz, so heißt das Festival für Autoren, Leser und Verleger von Krimis, das zwischen dem 2. und dem 8. Februar zum 21. Mal in Barcelona stattfindet. Mehr als 80 Autorinnen und Autoren kommen zusammen, um ihre neuen Romane vorzustellen oder über ihr Genre und Schaffen vor einem interessierten Lesepublikum zu sprechen. Unter ihnen sind so bekannte Leute wie der Brite Mick Herron, Gewinner des Carvalho-Preises 2026 oder der New Yorker Richard Price, Schriftsteller und Drehbuchautor von Slow Horses. Ferner Jordan Harper, S.A. Cosby und Graham McRae Burnett. Orte der vielfältigen Auftritte der Herren und Damen Krimi-Autoren sind La Paloma, Sala Parallel 62 und das Kino Cinema Mubi Bosque. Themen: die prekäre Welt, die Außenbezirke, die Grenzen der Moral, das Trauma, das Gedächtnis, die Wut und das Verbrechen als Spiegel des menschlichen Geistes. Der italienische Liedermacher Vinicio Capossela wird auf dem Barcelona BCN Negra Festival sowohl neue Lieder als auch ein neues Buch vorstellen. Also, Krimi-Fans und Freundinnen des Mordens und des Grauens, aber auch der polizeilichen Ermittlungen. Krimi-Fest Barcelona Negra, 2. bis 8. Februar. Wintersturm an Kataloniens Küsten. Seit Tagen warnt der Zivilschutz mit Warnbotschaften, die allen Bürgern auf die Handys geschickt werden, vor den Gefahren, die durch die hohen Wellen und die starken Regenfälle an den Küsten und Stränden bestehen. So werden Windstärken bis über 80 Kilometer pro Stunde und Regenfälle bis über 100 Liter pro Quadratmeter gemessen. 4 Meter hohe Wellen und Flüsse, die über ihre Ufer treten, waren vor allem in den letzten Tagen in Porte la Selva, Lanza und Porpo zu vermelden. Unsere feine Barca-Welt. Ein Gericht hat am 19. Januar 7 Mitglieder des FC Barca-Fanclubs Boixes Nois zu Gefängnisstrafen von 3 Jahren verurteilt. Die für ihre Gewaltaktionen bekannten Schläger hatten von 2 Geschäftsleuten Schutzgelder erpresst, 30.000 Euro und, Achtung, einen Ferrari, den sie dann für 140.000 Euro weiterverkauften. Die Schutzgelderpresser zeigten sich dem Gericht gegenüber reumütig und versprachen, ihren Opfern das Geld zurückzuzahlen. So gab es nur 3 Jährchen Knast auf Bewährung. Adios Flores, tschüss Blumen. Das Ende der traditionellen Blumenstände auf der Rambla von Barcelona hat jetzt einen festen Termin. Mit dem diesjährigen St. Valentinstag, einem emblematischen Datum für die Blumenhändler, sollen die seit 1853 existierenden Blumenkioskos verschwinden, aber keine Panik, sie sollen auf die Plaza Catalunya verlegt werden. Dies hat das Rathaus im Rahmen seines Neugestaltungsplans für die Rambla seit langem schon beschlossen. Die betroffenen Blumenverkäufer sind allerdings beunruhigt. Gegenüber der Presse betont eine Sprecherin des Gremiums, dass man vom Rathaus noch keinen Termin für die Räumung ihrer Stände mitgeteilt bekommen habe. Kein Wohnraum für die Armen und Verstoßenen. Das Rathaus der Stadt verkündete vergangene Woche in einem Rundschreiben an alle sozialen Notaufnahmestellen, dass ab dem 23. Januar keine Plätze für die Notaufnahme in ihren sogenannten ATUs mehr existierten. ATU steht für Alojamiento Temporal Urgente, dringende zwischenzeitliche Unterkunft. Diese Plätze sind für zwangsgeräumte Familien etwa, für Opfer von prügelnden Ehemännern bzw. häuslicher Gewalt und zum Teil auch obdachlosen Familien vorgesehen. Viele in Pensionen und kleinen Hotels. Alle Plätze seien ab jetzt belegt. Kurzfristig werde es auch keine neuen Unterkünfte mehr geben. Als Sofortmaßnahme und Alternative werde man das PAU, Prestación Social para Acceso Urgente a una Alternativa Habitacional, das ist eine Art Monsterkürzel, das heißt soziale Hilfe für dringliche alternative Wohnräume. Also, wie gesagt, als Soforthilfe und Alternative werde man das PAU vorschlagen. Einen Ersatzplan, der aus der Zahlung von bis zu 1.500 Euro pro Familie und Monat besteht. Mit diesem Geld solle man sich dann auf die Zimmer- bzw. Wohnungssuche machen. Im vergangenen Dezember 2025 waren 3.480 Personen in Pensionen in Barcelona untergebracht, die Mehrheit Familien mit Kindern. Wenn aber am Montag hier noch Leute auf der Straße stehen, wo sollen wir die dann unterbringen? Fragt ein Sozialarbeiter. Man werde sich bemühen, Alternativen zu finden, erklärt ein Rathausvertreter. Im vergangenen Jahr zahlte das Rathaus 38 Millionen Euro an die Pensionen, 100.000 pro Tag. In nur 3 Jahren hat sich die Zahl fast verdoppelt. 2022 waren es 22 Millionen, 60.000 pro Tag. Katastrophen, solche Schäden gab es noch nie. Bei den heftigen Winterstürmen von der vergangenen Woche, vom 18. bis zum 21. Januar, sind ganze Küstenwege weggebrochen, wie etwa Teile des wunderschönen Paseo Marítimos in Badalona. Ein Bericht der Stadtverwaltung bestätigt, dass die Zerstörungen an Küstenwegen und Stränden denen beim Wintersturm Gloria von 2020 gleichkommen. Damals wurde unter anderem die emblematische Brücke bei der Anis del Mono Fabrik zum Teil zerstört. Contrabanda FM 91.4, una radio lliure en un món poc lliure. Bis heute sind diese Schäden noch nicht behoben worden. Die aktuellen Schäden durch das Wintersturmtief Harry sind erneut beträchtlich. Die AMB, Area Metropolitana de Barcelona, Stadtwerke ziehen eine erste Bilanz. Einsturz der zementierten Strandpromenade, wie gesagt in Badalona, durch Unterspülung. Weggespülte Sandstrände in Barcelona, Gavà, El Prat de Llobregat. 300 Meter zerstörte Strandwege, 50 beschädigte bzw. zerstörte Bänke und Duschen. Ein derartiges Unwetter mit bis zu 6 Meter hohen Wellen wurde, so der Bericht, seit 2020 nicht mehr registriert. Mit den in der Vergangenheit entstandenen Schäden akkumulieren sich der Verlust von Sandstränden und die negativen ökologischen Folgen. Aufgrund des Klimawandels habe sich der Meeresspiegel erhöht, was für die Wellenhöhe verantwortlich sei, so der AMB-Bericht. Gefordert werden jetzt von den Stadtwerken der Küstenstädte im Großraum Barcelona, vom Ministerium für ökologischen Wandel, Transición Ecológica, strukturelle und langfristig angelegte Maßnahmen, um das Verschwinden der Strände rückgängig zu machen bzw. zuerst einmal aufzuhalten. Auch das übermäßige Anschwellen der Flüsse, Llobregat und Besòs, hat hier in Barcelona gewaltige Umweltprobleme geschaffen. 100 Tonnen Abfälle zum Beispiel jeglicher Art wurden an die Strände gespült und akkumulieren sich dort mit den Trümmern der beschädigten Infrastruktur. Thema unsere schöne heile Barca-Welt, zweiter Teil. Am 15. März soll nun die Wahl des neuen Präsidenten des Football-Club Barcelona stattfinden. Favorit ist der wegen verschiedenen Korruptionsanklagen im Rampenlicht stehende gegenwärtige Präsident Joan Laporta. Er gilt trotz aller Affären, Vorwürfe und Anklagen als Favorit gegenüber seinen drei Rivalen, den Herren Víctor Font, der ist Geschäftsmann aus Granollers, Xavier Villajoana, der ist Ingenieur, und dem Herrn Marc Siria, der ist Finanzmanager. Alle drei kritisieren Laportas Geschäftsführung mit harten Worten. Laporta hat momentan die sportlichen Erfolge der Mannschaft unter Trainer Hansi Flick auf seiner Seite, besonders nach dem Gewinn der Supercopa in Saudi-Arabien. Thema Zugverkehr in Barcelona, zweiter Teil. Die Bahngesellschaft Adif hat die Bahnstrecken in Katalonien seit Montag, dem 26. Januar, vorübergehend als wieder funktionsfähig erklärt. Gleichzeitig verkündete die Generalitat-Landesregierung am gleichen Tag, dass einen Monat lang das Bahnfahren in ganz Katalonien gratis sei. Für die noch nicht fahrfähigen Zugstrecken der Linie R11 werde ein Bus-Pendler-Service eingerichtet. Man habe das Streckennetz an 69 problematischen Punkten geprüft, an 23 Stellen wurden technische Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Alles, was ich hier über das Streckennetz sage, ist natürlich immer nur ein Zwischenbericht. In ein paar Tagen wird das schon wieder ganz anders und vielleicht auch viel dramatischer aussehen. Wir werden weiter berichten. Wir werden im Niemandsland darüber berichten. Katalanisches Labyrinth. Politiker aller rechten Couleurs, aber auch die Independentista-Führer, fast in die Vergessenheit geraten, sehen im gegenwärtigen Zugverkehrschaos in Katalonien eine Chance, sich wieder ins Rampenlicht und in die Diskussion zu stellen. Oriol Junqueras zum Beispiel, Präsident der katalanistischen Partei ERC, Esquerra Republicana de Catalunya, erklärte in einem Interview für El País vom 26.01., dass die Probleme nur durch eine Sonderfinanzierung der katalanischen Autonomie gelöst werden können. das heißt mehr Geld her. Seit Jahren beklagen Kataloniens Politiker und an erster Stelle natürlich die Independentistas, dass Kataloniens Region systematisch unterfinanziert sei. Was zum großen Teil natürlich auch stimmt. Seit Jahren fordert ERC ein eigenes Finanzamt für Katalonien, das heißt die Finanzhoheit für eine Region. Junqueras stellt sich in dem Interview als Sozialpolitiker dar, der verspricht, dass 21 Milliarden Sondervermögen, das die rechte Junts in Madrid bei Verhandlungen herausgeschlagen hat, für Schulen, Krankenhäuser etc. verwendet werden sollen. Wer es glaubt, wird selig. Thema antisemitische Grabschändungen in Barcelona. Die jüdische Gemeinde Barcelonas beschloss am vergangenen Wochenende im Einvernehmen mit der Friedhofsverwaltung der Stadt die Zugänge zu den hebräischen Bereichen in den Friedhöfen Les Corts, San Andreu und Collserola zu schließen, nachdem Unbekannte auf dem Friedhof Les Corts Gräber von jüdischen Toten verwüstet hatten. Die Stadtverwaltung bedauerte die Angriffe. Solche Taten seien untolerierbar und eine Schändung des Angedenkens der Toten. Bürgermeister Jaume Collboni erklärte, dass es in einem pluralistischen und diversen Barcelona keinen Raum für Hass gebe. Zahlreiche Politiker und Institutionen sprachen sich gegen antisemitische Hetze aus. Barcelona, Päderasten-City. Zum dritten Mal hat ein Richter in Barcelona den bereits verurteilten Päderasten des Raval, einen gewissen Herrn Teófilo Lapeña, wegen des Betreibens einer pädophilen Organisation, mutmaßlichen Missbrauchs und Prostituierung von Minderjährigen, zum Beispiel einem 14-jährigen Jungen und einem 13-jährigen Mädchen, angeklagt. Die Verbrecher des Päderastenringes sollen im Zeitraum zwischen 2020 und 2021 gewirkt haben. Gegen weitere 9 Verdächtige wurden die Anklagen fallen gelassen, aus Mangel an Indizien und Beweisen. Der Päderast Lapeña, das Wörtchen mutmaßlich fällt hier weg, unterhielt nachweislich ein Kinderpornografienetz zusammen mit einem anderen Angeklagten. Zentrale war hier eine Wohnung im Raval von Barcelona. Die Staatsanwaltschaft fordert für die Anhäufung verschiedener Delikte, unter anderem Vergewaltigung und Gruppenvergewaltigung einer 13-Jährigen, 107 Jahre Gefängnis für den Päderasten. Barcelona, Stadt des Wassers. Zum Schluss eine gute Nachricht. Die katalanischen Trinkwasserstauseen sind mit über 90% ihrer Kapazitäten fast bis zum Rande gefüllt und garantieren die Wasserversorgung für die kommenden 1,5 Jahre ohne die Gefahr von Einschränkungen und Rationierungsmaßnahmen. Selbst wenn es also gar nicht mehr regnen würde in einem Jahr, gibt es immer noch genügend Wasser. Allein in den letzten 2 Wochen stieg durch die anhaltenden Regenfälle der Pegel von 86% um 4,5 Punkte auf 90,5%. Dies teilte die Agencia Catalana de l'Aigua, die katalanische Wassergesellschaft ACA, mit. Der Stausee Darnius Boadella etwa, in Alt Empordà gelegen, vor 1,5 Jahren von der Trockenheit hart getroffen, ist bis zu 92,5% seiner Kapazität gefüllt. Nun stellt sich sogar die Frage, ob bei Eintritt des Tauwetters in den Pyrenäen vielleicht sogar die Überlaufschleusen geöffnet werden müssten. Extreme Welt. Und wie immer an dieser Stelle zum Schluss schon fast unserer heutigen Niemandsland-Sendung, Kino. Den Film Nuremberg wollte ich mir nicht entgehen lassen. Das gesamte Thema Kriegsverbrechen und Kriegsverbrecherprozesse, denken wir an die Kriegsverbrechertribunale nach dem Jugoslawienkrieg, nach dem Massaker in Ruanda, und denken wir natürlich auch an die vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag erlassenen Haftbefehle gegen so illustre Herrschaften wie Netanyahu oder Wladimir Putin und natürlich auch an den verunglückten Kriegsverbrecherprozess, den man Diktator dem chilenischen General Pinochet machen wollte, hat sich das Thema mit derart viel erschütternder Aktualität gefüllt, dass ich einfach neugierig war, was Hollywood aus dem historischen Stoff gemacht hat. Welcome to Nuremberg. Und ich habe es ja beinahe schon gesagt, Hollywood, also Glanz und Elend, ja und nein, wundervoll und schlecht zugleich. Beginnen wir mit den Fakten, danach versuche ich eine Bewertung. Zuerst einmal die technischen Daten, also Nuremberg, USA 2025, Nuremberg schreibt man Nuremberg. Der Regisseur des Films ist Herr James Vanderbilt. Das Drehbuch basiert auf dem Sachbuch The Nazi and the Psychiatrist, Hermann Göring, Dr. Douglas M. Kelly and a Fatal Meeting of Minds at the End of World War II des US-amerikanischen Schriftstellers Jack L. Hay. Premiere hatte der Film am 7. September 2025 beim Toronto International Film Festival. In die USA-Kinos kam er dann am 7. November 2025 und Achtung, in den deutschsprachigen Kinos startet der Film erst 6 Monate später nach dem US-Kinostart. In diesem Fall am 7. Mai 2026. Has to fall. As he falls, so do they all. Do you plead guilty or not guilty? Nicht schuldig. Der Film hat etwas Überlänge, 2,5 Stunden. Regie, wie gesagt, James Vanderbilt, über den werde ich am Schluss etwas sagen. Das Drehbuch ist ebenfalls von ihm. Die Musik ist von Brian Tyler, Kamera Darius Wolski und die Angeklagten. Da ist natürlich direkt zu nennen Herr Russell Crowe als Hermann Göring. Russell Crowe ist großartig. Ich muss ihn loben, er ist eigentlich das Beste am ganzen Film. Russell Crowe hat eine Leinwandpräsenz, die unnachahmlich ist. Sie erfüllt das ganze Kino, sie greift auf die Zuschauer über und lässt alles, was dieser Mann spielt, absolut glaubhaft erscheinen. Und selbst als Bösewicht oder als Kriegsverbrecher, wie in diesem Fall Hermann Göring, gelingt es ihm noch, einen seltsam diabolischen Charme auszustrahlen, der einem diese Gestalt fast sogar noch sympathisch macht. Er sieht übrigens in manchen Szenen dem Sänger von Rammstein, Till Lindemann, ein bisschen ähnlich. It's a cell. You approve? German built. How could I not? Civil charges soon, yeah? You're looking forward to it? I believe I am. I will have, as you say, my day in court. Ein paar Worte auch zum Psychiater Kelly, der von Rami Saeq Malek dargestellt wird. Malek ist bekannt aus dem Biopic Bohemian Rhapsody, wo er den Freddie Mercury gespielt hat und er bekam dafür unter anderem den Golden Globe als bester Hauptdarsteller in einem Filmdrama und den Oscar als bester Hauptdarsteller. Gut, weiter ist zu nennen Peter Jordan als Karl Dönitz, dann Hans Frank wird dargestellt von István Koncs, Wilhelm Frick von Bela Kossa, Hans Fritsche von Artbart Kiss, Walter Funk von Giala Benedek, Rudolf Hess wird von Andreas Pietschmann dargestellt, einem Deutschen, den Alfred Jodl macht Balas Kovac und viele, viele andere mehr, ich kann sie alle gar nicht nennen. Der Film ist ein reines Männerding. Die zwei Frauenrollen, die dort auftauchen, ist einmal Emmy Göring als besorgtes Eheweib, gut dargestellt von Lotte Verbeek, und eine schlangenartige, bildhübsche Journalistin, die aus dem Psychiater, aus dem Psychiatrist einiges an Hintergrundinformationen rausholt und in die Presse bringt. Was Chefankläger Jackson und seinen Leuten überhaupt nicht gefällt, woraufhin dann der Psychiatrist zuerst einmal entlassen wird. Do you know this Jackson, the Justice Jackson? No, I do not. He will try to outwit me. But he will not succeed. Very sure of yourself. Doctor, no man has ever beaten me. There are books filled with the names of those who have tried. Kommen wir zur Handlung. Zu Beginn des Nürnberger Prozesses gegen die Hauptkriegsverbrecher 1946 wird der US-amerikanische Gefängnispsychiater Douglas Kelly nach Nürnberg abkommandiert. Hier soll er die Psyche der gefährlichsten Männer des untergegangenen Dritten Reiches begutachten. Unter ihnen der ehemalige Reichstagspräsident und Reichsluftfahrtminister Hermann Göring, einer der mächtigsten Männer nach Adolf Hitler. Wie so oft bei historischem Stoff, den Hollywood verwendet, ist die Frage nicht, was wird passieren, man weiß es ja, man kennt das Ende, sondern wie wird es geschildert. Und hier ist wirklich alles typisch Hollywood-Dramaturgie. Es muss ein Duell sein, das Gute verkörpert von Ankläger Jackson und seinem Mitarbeiter, dem Psychiater Kelly, gegen das Böse, gegen den angeklagten Nazi Göring. Beide sind listig, beide versuchen, die andere Seite jeweils zu täuschen. Es obsiegt der Amerikaner. Und das ist gut so. So ist die Geschichte auch passiert und daran wollen wir nicht rütteln. Dr. Kelly? Können Sie mir sagen, wieso ich hier bin? Keine Ahnung, Doc. Ich bin nur der Übersetzer. Was bitte gibt's denn hier zu übersetzen? Warten Sie es ab. Sie befinden sich in einem geheimen Militärgefängnis. Es beherbergt das, was vom Nazi-Oberkommando übrig ist. Sir, ich bin ein guter Psychiater, aber das hier übersteigt möglicherweise meine Kompetenz. Ich werde Hermann Göring vor Gericht stellen. Er ist jetzt das Gesicht der Nazis. Wenn er untergeht, werden sie alle untergehen. Die historischen Tatsachen sind weitgehend bekannt. Ich brauche sie, glaube ich, nicht groß hier auszubreiten. Aber ich sage etwas zu der Machart des Films. Der Film hat ja verschiedene Ebenen, würde ich fast sagen. Eine Spielfilmebene, wo sehr gute Schauspieler die Nazi-Verbrecher verkörpern. Da ist zuerst einmal Russell Crowe. Der Mann ist großartig, ich muss es immer wieder sagen. Manche Nebenrollen sind leider ein bisschen schwach besetzt. Vieles ist klischeehaft, anderes ist ein bisschen verwunderlich. Der Film beginnt mit einer Szene, wo ein US-Soldat auf ein Hakenkreuz pisst. Und der Film endet mit einer Szene, wo Julius Streicher, nachdem man ihn aufgehängt hat, im Keller des Gerichtsgebäudes sich in die Hose pisst und die Pisse ganz langsam auf den Boden der Hinrichtungsstätte plätschert. Der Film ist also von zwei Pissszenen eingerahmt. Vieles an dem Film bedient unmissverständlich die emotionalen Bedürfnisse eines auf »Wir sind die guten Amerikaner und wir haben die bösen Nazis besiegt« gepolten Publikums. Manche Figuren sind grob überzeichnet. Ich wiederhole noch einmal, Julius Streicher ist fast schon lächerlich karikaturmäßig gezeichnet. Es ist wahrscheinlich ein Zugeständnis an die jüdische Sensibilität. Das kann man vielleicht so ausdrücken. Andere Figuren sind vielleicht auch ein bisschen, ein Quäntchen zu menschlich gezeigt. Zum Beispiel Russell Crowe als Hermann Göring. Der wird irgendwie auch doch als pflichtbewusster und schalkhaft, fast schalkhafter Familienvater in manchen Szenen geschildert. Er wird versuchen, mich zu überlisten, aber niemand hat mich je besiegt. Warum erschießen wir sie nicht einfach? Ich mache keine Märtyrer aus ihnen. Ihnen wird kein Denkmal gesetzt. Sein Sterb für Deutschland! Und ja, ich sage Leute, hingehen und angucken. Es gibt viel zu debattieren über den Film. Etwa, dass der Anteil der Sowjetunion an dem Sieg mit keinem Wort erwähnt wird, auch ihre Leistung bei der Befreiung von Auschwitz überhaupt nicht vorkommt, dagegen die Befreiung eines anderen KZs als amerikanische Großleistung dargestellt wird. Mag sein, dass der Film damit ganz auf aktueller NATO-Linie liegt. Es sei am Schluss auch noch gesagt, dass die dokumentarischen Szenen, das ist die andere Ebene des Films, sind dermaßen erschütternd, dass Leute, nachdem sie den Film gesehen haben, Stunden, manche auch tagelang, Magenschmerzen hatten. Das von der Anklage sichergestellte Dokumentationsmaterial über die Leichenberge in den Konzentrationslagern der Nazis ist dermaßen erschütternd, dass es einem wirklich den Magen umdreht. Dieser Krieg endet vor Gericht. Die Welt muss erfahren, was diese Männer getan haben. Damit es nie wieder passieren wird. Trotz alledem, wer historisch interessiert ist und sich gut über die Faktenlage informiert hat, dem empfehle ich, sich den Film anzusehen, sich anzugucken, was Hollywood daraus gemacht hat. Es ist ein interessanter Film, der viel Raum gibt für historische Debatten. Es ist eine Vorlage, auf der man weiter über das Thema sprechen, diskutieren, streiten und auch Nuancen finden kann. Ich glaube, das ist der Sinn dieses Films. Jo, das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich verabschiede mich aus dem heutigen Niemandsland. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch, bleiben Sie fröhlich, bleiben Sie bewusst und denken Sie, diesen Planeten gibt's nur einmal, dieses Leben gibt's nur einmal. Seien Sie solidarisch, helfen Sie, seien Sie kritisch, bleiben Sie wunderbare Menschen. Tschüss, agur, adeu. Estem escoltant Niemand's Land. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Ich denke oft an